Es ist nicht Facebook, das den Beweis erbracht hat, dass allgemeine Geschäftsbedingungen, kurz AGB, ein merkwürdiges Ding sind. Es war das Experiment einer finnischen IT-Sicherheitsfirma, die den Beweis geliefert hat. Das Unternehmen bot einen freien Internetzugang an. Interessierte mussten nur den AGB per Klick zustimmen. Diese legten, irgendwo inmitten einer Textwüste fest, mit dem Klick verpflichten sich die Nutzer, ihr erstgeborenes Kind an die Sicherheitsfirma abzutreten. Dennoch haben natürlich alle diesen AGB zugestimmt, denn natürlich liest sie niemand. Dieses Beispiel zeigt, dass AGB ein großer rechtspolitischer Erfolg sind. Warum? Nun, Gerichte haben vor Jahrzehnten festgestellt, dass Menschen die AGB nicht lesen oder manchmal auch keine Alternative haben, als sie einfach blind abzunicken, etwa bei den AGB der Deutschen Bahn oder der Post. Deshalb haben die deutschen Gerichte durch Urteile bestimmte Klauseln definiert, die einfach ungültig sind, in AGB nicht enthalten sein dürfen. Kurzfristige Preiserhöhungen, ein Verbot, den Vertrag zu kündigen oder auch der Handel erstgeborenes Kind gegen Internetzugang sind heute einfach illegal. Egal, ob ich Ihnen per Klick zugestimmt habe oder nicht. Finanzen, Handel, Versicherungen. Das bürgerliche Gesetzbuch regelt heute klar, was in AGB nicht stehen darf und ist in vielen Bereichen ein scharfes Schwert im Kampf gegen Abzocke. Mit einer großen Ausnahme, dem Datenschutz. Der Umgang mit Daten ist vom BGB nicht geregelt und auch das Bundesdatenschutzgesetz legt nur sehr vage fest, welche Klauseln in AGB einfach nicht erlaubt sind. Hier muss die Politik nachbessern. Dass Facebook meine Daten nutzt, um seinen Dienst sinnvoll anzubieten, okay. Aber die Weitergabe persönlicher Daten an Dritte etwa muss verboten werden, auch wenn ich dem per Klick zustimme. Solcher Barrieren lassen sich viele formulieren. Die Politik tut sich damit aber unter anderem deshalb so schwer, weil es zu wenig Urteile gibt, die aus unserem Alltag praxistaugliche Regeln destillieren. Die Gerichte wiederum urteilen deshalb so selten, weil hierzulande zu wenig Menschen gegen AGB klagen. Denn der gefühlte Schaden ist zu gering und der Aufwand einfach nicht zu kalkulieren. Die in Arbeit befindliche Datenschutzgrundverordnung der EU kann helfen. Wer in der EU etwas anbietet, soll dem Recht am Wohnsitz des Verbrauchers unterworfen sein. Dann ist aber immer noch offen, ob Facebook, Google und Co. sich diesem Recht auch wirklich unterwerfen. Das wird nur mit einer Klagemöglichkeit ebenfalls am Wohnsitz des Verbrauchers und empfindlichen finanziellen Drohungen zu erreichen sein. Wie genau die Datenschutzgrundverordnung aussehen wird, ist offen. Sie könnte aber ein wichtiger Schritt sein, damit allgemeine Geschäftsbedingungen auch unsere Daten besser schützen.